Herr Jesus Christus, du hast alles für mich gegeben und dadurch mein Leben neu gemacht. Du hast auch mich befreit von meiner Schuld, meiner unbewältigten Vergangenheit, meiner sinnentleerten Zukunft. Nimm dafür als Dank mich selbst unter deine Leitung. Mein Leben soll ganz dir gehören. Lass dein Licht, das Licht der Weihnacht, auch durch mein Leben in die Dunkelheit dieser Welt scheinen.